Andacht am 18.04.2022 von Reinhard Hirtler. Übersetzt und zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Meine Vorstellung von Gott. Ich kam gestern von Goiânia zurück. Wir hatten eine erstaunliche Konferenz mit Predigten, Wundern. Ich erzähle euch eine Begebenheit. Ein Mann hatte eine gebrochene Schulter. Am Mittwoch sollte er operiert werden. Er konnte seinen Arm nicht heben. Ein einfaches Gebet, das die Kraft des Kreuzes erhob, fügte die Knochen zusammen. Und er lobte das ganze Wochenende Gott mit erhobenen Armen. Er war so glücklich. Es ist so wunderbar, was Jesus tut. Meine Lieblingserfahrung ist immer neu, wenn die Studenten der Schule des Prophetischen und Übernatürlichen fließen im Heiligen Geist und es geschehen Wunder und Heilungen. Für mich ist das normal, so zu leben. Aber wenn ich sehe, dass die Leute, die ich trainieren darf, so leben, das ist meine größte Freude. Das ist der Leib Christi, der im Geist Gottes aktiviert ist. Ich musste sie sogar stoppen, sie hätten gar nicht aufgehört. Ich wachte heute früh auf und es war kalt. In Goiânia war eine große Hitze. Wir haben so ein King-Size-Bett, das ist gut und nicht gut. Man ist sich beim Schlafen nicht so nah. Es war Debbies Wunsch. Gestern Abend bat sie mich, ein dickes, warmes Leintuch überzuziehen, denn Debbie friert nicht gern. Obwohl ich müde war und spät ins Bett gegangen war, wachte ich um 4 Uhr auf. Ich blieb im Bett. Es war so kalt und ich sagte Jesus, ich bleibe unter der Decke und verbringe hier Zeit mit dir. Ich schlief nicht mehr, aber ich verbrachte meine Zeit mit Jesus im Bett. Debbie war erstaunt, weil ihr Mann noch da war, als sie aufwachte. Ich wurde zu Lukas 15 geleitet. Das ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Wer mich hört und kennt, weiß, dass ich den Titel nicht mag. Es geht nicht um einen verlorenen Sohn. Jesus nannte den Sohn nie so. Die Menschen, die die Evangelien in Kapitel und Verse unterteilt haben, verstanden das so und gaben dem Text diese unglückliche Überschrift. Ich würde es lieber nennen, die Geschichte des liebenden Vaters. Ich las die Passage schon im Bett in meiner Bibel und später dann noch in der Passion-Übersetzung. In der Passion-Bibel steht der liebende Vater. Ich werde nicht die ganze Geschichte vorlesen, ihr kennt sie. Der Vater hat zwei Söhne, der Jüngere will sein Erbe. Er nahm alles mit, was der Vater ihm gab. Es war nicht die Hälfte. Der Erstgeborene hatte mehr Anrechte als der Jüngere. Der Ältere bekam zwei Teile, der Jüngere eins. Der jüngere Sohn ging und verschwendete all sein Geld. Er hatte kein Geld mehr und Hunger, deshalb hütete er Schweine, durfte aber nicht von deren Futter essen. Da beschloss er, zum Vater heimzugehen. Der Vater sieht ihn von Weitem, läuft ihm entgegen, umarmt ihn und macht ein großes Fest. Der ältere Bruder kommt von der Arbeit heim und wundert sich, warum gibt es ein großes Fest zu Ehren des jüngeren Bruders? Er fragt den Vater, warum hast du mir nie etwas gegeben, damit ich mit meinen Freunden feiern konnte? Ich habe immer für dich gearbeitet. Der Vater antwortet, aber es gehört dir doch alles. Wir müssen den Kontext anschauen, um zu verstehen, was Jesus sagen wollte. Das ist keine wahre Geschichte, das ist ein Gleichnis. Was ist der Kontext? Die ersten Verse von Kapitel 15 sind der Schlüssel. Es kamen aber alle Zöllner und Sünder zu ihm, um ihn zu hören, und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, schaut, wie er alle einlädt, zu ihm zu kommen und mit ihm zu essen. Das war der Kontext. Dann folgt die Geschichte von den Schafen, das war den Juden bekannt. Danach erzählte Jesus von der verlorenen Münze, auch das war nichts Ungewöhnliches für die Menschen damals. Dann aber folgte die Parabel vom Vater und dem Sohn. Und das war für die Schriftgelehrten sehr empörend. Jetzt können wir uns fragen, Jesus sagte doch, wir sollen unsere Feinde lieben und in 1. Korinther 13 steht, die Liebe ist freundlich. Aber Jesus machte die, die ihn konfrontierten, noch viel ärgerlicher. Diese Geschichte traf sie wirklich. Ich sage euch warum. Die Gesetzeslehrer waren verärgert, weil sich Jesus um die Menschen kümmerte. Jesus liebte genau die Menschen, die sie zurückwiesen. Sie waren ärgerlich, weil Jesus sagte, diese schlimmsten der schlimmen Menschen brauchen mich. Er verurteilte die Sünder nicht, sondern liebte sie. Jesus liebt die Menschen so sehr, dass er eine solche Einstellung wie die der Gesetzeslehrer immer konfrontieren wird. Wir haben so eine falsche Vorstellung von Liebe. Wir denken, Gott ist Liebe, er liebt alle Menschen, egal was sie tun. Wenn Liebe keine Position ergreift, ist es keine Liebe. Denkt darüber nach. Wir haben so eine falsche Vorstellung von Liebe. Wenn ich irgendwann heimkomme und sehe, dass ein Mann meine Frau beraubt, kann ich nicht sagen, Gott ist Liebe, ich liebe alle Menschen, mach weiter. Wenn ich liebe, muss ich Position ergreifen und etwas tun. Ich muss die Seite der Schwachen ergreifen und ihnen helfen. Wenn du die Bibel studierst, wirst du feststellen, Gott setzt sich immer für die Schwachen ein. Er ist für die Verlorenen, die Witwen, die Waisen. Das hat sich auch im Neuen Bund nicht geändert, denn die Liebe hat sich nicht verändert. Jesus war für die Menschen da, die sich verändern wollten und seine Liebe brauchten. Die religiösen Menschen wollten Jesu Liebe nicht. Er liebte sie genauso, aber sie lehnten seine Liebe ab. Jesus hasste sie nicht, aber er musste sich in seiner Liebe ihnen gegenüber positionieren, denn die Religiösen versuchten die ganze Zeit, Jesus davon abzuhalten, die Armen zu lieben. Du darfst am Sabbat nicht heilen. Du musst die Ehebrecherin verurteilen. Es reicht aus, wenn du den Armen etwas Geld gibst. Jesus dagegen war einfach für die Sünder da. Liebe hat immer eine Position. Das ist Gottes Sicht. Jesus war also für die Sünder da und die religiösen Menschen verurteilten das. Die Geschichte war sehr konfrontierend für sie. Der Sohn wollte sein Erbe, der Vater teilte das Erbe auf, der jüngere Sohn ging. Das war der erste Anstoß, den Jesus hier gibt. Wir müssen uns bewusst machen, dass Jesus nicht zu Brasilianern, Deutschen oder Österreichern sprach, sondern zu Juden. Für Juden war es selbstverständlich, dass die Söhne bei ihren Eltern blieben und auf dem elterlichen Gut arbeiteten. Jesus aber erzählte, der Junge ging weg. Die Juden dachten, oje, das ist schrecklich. Wie kann dieser junge Mann so böse sein? Er verlässt seinen Vater und der Vater hält ihn nicht zurück, er lässt ihn gehen. Das muss die jüdischen Leiter sehr ärgerlich gemacht haben. Sie hätten den Sohn ausgeschlossen. Du bist nicht mehr mein Sohn, du hast die Familie und den Vater entehrt. Das tut man nicht. Es war für die Juden auch Gotteslästerung, wenn Jesus sagte, Gott ist mein Vater. Denn wie konnte ein Mensch es wagen, sich mit Gott gleichzustellen? Die einzige Arbeit, die der jüngere Sohn fand, war, Schweine zu hüten. Das ist schon wieder ein Angriff auf die religiösen Leute. Keine Kühe, keine Schafe. Der Junge hütete Schweine. Und dabei durften Juden Schweine nicht berühren. Sie galten als unrein. Es war keine wahre Geschichte. Jesus hat sie erfunden. Er entschied sich, sie so zu erzählen. Aber da gab es ein paar verärgerte Menschen, die vom Gesetz geleitet wurden. Sie durften Schweine nicht berühren. Welch ein schreckliches, falsches Motiv. Jesus hat solche Einstellungen immer konfrontiert. Ihr Herz war so falsch eingestellt. Ich habe in meinem Leben gelernt, dass Gott oft das Denken hinterfragt, um das Herz zu offenbaren. Jesus sagt, er ging zu den Schweinen. Jetzt würden die Gesetzeslehrer den jungen Mann noch viel mehr verurteilen. Erstens, er nahm das Erbe vom Vater und ging weg. Das entehrt die Familie und den Vater. Zweitens, er verschwendete das Geld für Prostituierte und Saufgelage. Das ist noch mehr Entehrung. Drittens, er ging zu den Schweinen. Für die religiösen Menschen war klar, der Vater kann nichts mehr mit diesem Sohn zu tun haben wollen. Das ist nicht mehr mein Sohn. Wir müssen begreifen, dass unsere Vorstellung der Dinge der Schlüssel ist für das, was wir mit Gott erleben. Die Auffassung, die wir von Gott haben, ist so wichtig. Schaut, in dieser Begebenheit gab es Schriftgelehrte und Sünder. In der Geschichte gab es einen jüngeren und einen älteren Bruder, und jeder von ihnen hatte eine andere Auffassung von Gott. Jesus hat die richtige Vorstellung von Gott. Er weiß, Gott liebt die Menschen immer. Deshalb liebte Jesus die Sünder, die einfach seine Liebe erfahren wollten. Diese Menschen konnten das annehmen und erleben. Sie erfuhren Jesus so, wie sie ihn sahen. Die Pharisäer waren anderer Meinung. Jesus liegt so falsch. Was er sagt, ist Gotteslästerung. Er bricht die Gesetze. Er ist von Menschen umgeben, die man zurückweisen sollte. Die Liebe Jesu war auch für die Pharisäer da. Aber sie konnten sie nicht erleben. Ihre Auffassung von Jesus hielt sie davon ab, diesen Jesus und seine Liebe zu erleben. Der ältere Bruder vertritt diese Einstellung. Gott ist sehr hart, ich muss für ihn arbeiten, er möchte nicht, dass ich mein Leben genieße. Deshalb genoss er das Leben nicht. Ich mache jetzt eine schockierende Aussage. Der ältere Bruder erlebte, dass der Vater das Erbe teilte und es dem jüngeren Sohn gerne gab. Wie konnte er sagen, Vater, du hast mir nie etwas gegeben? Der Vater war schockiert über diese Aussage. Er antwortete, alles, was hier ist, gehört dir. Wofür Jesus am Kreuz bezahlte, was er vollbracht hat, es gehört dir. Deshalb frag nicht, warum darf ich nicht gedeihen? Warum erlebe ich keine Heilung? Warum kann ich das nicht erleben? Jesus ändert sich nicht. Es hängt von deiner Einstellung ab, was du denkst und erlebst. Gott sagt, hüte dein Herz, achte darauf, dass du die richtige Einstellung von mir hast. Du erlebst deine Versorgung so, wie du mich siehst. Wenn ich also sicher bin, dass Gott seine Kinder liebt, dann weiß ich auch, dass er für sie sorgen wird. Gestern ging ich das erste Mal in ein Waisenhaus in Goiânia. Ich war noch nie da. Es ist noch nicht eröffnet, in ein paar Wochen wird es neu eröffnet. Das Gebäude ist fast fertig. Ich weiß natürlich davon, ich habe es ja autorisiert. Direkt nach der Konferenz bin ich mit dem Koordinator dorthin gefahren und habe es angesehen. Es war ein Mann dabei, der unsere Konferenz gefilmt hat. Wir haben ihn extra dafür angestellt, er sollte auch Bilder vom neuen Waisenhaus machen. Leute, obwohl es das 12. Haus ist und sie alle den gleichen Standard haben, war ich berührt. Ich stellte wieder einmal fest, das zeigt die Güte und Liebe und Freundlichkeit unseres Gottes. Alles ist einfach schön. Später schrieb dieser Videomacher an Daniel, Freunde, ich habe schon viele Waisenhäuser gesehen. Aber sie sind Müll im Vergleich zu dem, was ihr hier baut. Was wir für die Kinder machen, ist besonders schön. Warum? Als ich begann, die Kinder in Brasilien zu retten, sagte ich, Gott, sie müssen deine Liebe spüren. Und Gott sagte zu mir, bitte mich nie, für die Kinder zu sorgen. Dann bekommst du nur, was sie dringend brauchen. Aber ich weiß, Gott liebt die Kinder. Er hat alle Fülle für sie. Deine Erfahrung von Freude und Frieden hat nichts mit Gott zu tun, sondern mit deiner Einstellung, wie du dein Leben liebst und Gott siehst. Die Sünder sahen Gott anders als der ältere und der jüngere Bruder oder die Pharisäer. Der jüngere Bruder rechnete damit, dass der Vater ihm das Erbe geben würde. Der ältere Bruder hatte nichts und gab Gott die Schuld. Das war seine falsche Einstellung. Jesus verärgert die religiösen Leute noch mehr. Der Junge stellt fest, Ich muss heimgehen. Schaut in Vers 19. Vater, ich werde nie mehr würdig sein, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Knechte. Hier hat er eine falsche Auffassung von sich selbst. Bist du bereit für einen Schock? Es geht um die Auffassung von Unwert, Schuld, Scham. Die Pharisäer haben vielleicht gedacht, jetzt geht er auch noch heim. Der Vater wird ihn hinauswerfen. Er hat die Kultur und die Familie und Gott entehrt. Doch der Vater ist anders. Seine Einstellung hat sich nie verändert. Er sagt, dieser Sohn braucht meine Liebe. Jesus liebt die Sünder, so begann diese Geschichte. Das hat sich nie verändert. Jesus erzählte diese Geschichte, er konfrontierte die Denkweise der Menschen. Jesus hat sich nie verändert, für ihn bleibst du der geliebte Sohn. Du kannst alles in deinem Leben kaputt machen und zerstören. Seine Einstellung zu dir bleibt immer gleich. Schaut, der Vater wartet auf ihn und läuft auf ihn zu und umarmt ihn. Dann sagt der Sohn, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Der Vater unterbricht ihn, denn die Einstellung des Vaters hat sich nie verändert. Er sagte, Sohn, du bist jetzt zu Hause. Und dem Knecht befahl er, lasst uns jetzt ein Fest feiern. Die Religion hält die Menschen davon ab, Jesu Liebe zu erfahren. Es ist wie beim älteren Sohn. Er hat alles und kann es nicht genießen. Oder wir Christen sind wie der jüngere Sohn. Wir haben alles zerstört und denken, dass wir nun keinen Wert mehr haben. Ich sage dir, Gott weigert sich, seine Einstellung dir gegenüber zu verändern. Das wird er nicht tun. Für ihn bleibst du immer der geliebte Sohn, der Liebe verdient. Wir sind an viel Güte und Liebe Gottes vorbeigegangen, weil wir die falsche Vorstellung von ihm haben. Die Religion will uns erklären, dass unsere Auffassung nicht richtig ist. Er liebt dich nicht, weil du es vermasselt hast. Du wirst krank werden, weil du gesündigt hast. Das sind alles Lügen. Der Sohn hat alle vor den Kopf gestoßen, doch der Vater liebt ihn nach wie vor. Seine Liebe hat sich nicht verändert. Jetzt kann es sein, dass du sagst, Reinhard, beantworte mir eine Frage. Wenn Gott so gut ist und alle Menschen liebt, warum hat er das den Pharisäern nicht gezeigt? Sie haben ihn zurückgewiesen. Sie wollten das nicht haben. Sie fühlten sich gerecht. Jesus aber kam zu den Sündern. Deshalb konnten die Pharisäer die Liebe Gottes nicht empfangen. Schaut auf Nikodemus, der war ein Gesetzeslehrer. Er kam in der Nacht zu Jesus. Jesus verurteilte und kritisierte ihn nicht. Er schenkte ihm Liebe. Die Einstellung der Pharisäer hielt sie von der Liebe Gottes fern. Also, verändert eure Einstellung. Nimm an, dass Jesus der einzige Sohn Gottes ist und dass sein Werk am Kreuz den Weg für dich zu Gott freigemacht hat. Du kannst das geliebte Kind Gottes sein. Wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, triff sie heute. Bete. Ich nehme heute im Glauben das vollbrachte Werk des Kreuzes und die Vergebung, Entschuldigung, durch Jesus an. Dann wird dir vergeben sein. Es ist so einfach. Liebe Leute, bitte, wenn ihr nicht die richtige Einstellung habt, dann geht zu Jesus und bittet ihn, dass er euch hilft, die richtige Einstellung zu bekommen. Heute, am 18.04.2022, hängt deine Beziehung zu Gott von der Einstellung deines Herzens ab. Prophetie von Gracie. Ich habe ein spezielles Wort für eine Frau. Hinter dir liegen sehr schwierige Tage. Die letzten 3 Monate war alles chaotisch. Es ist kaum zu beschreiben. Diese Woche kommen hohe Rechnungen auf dich zu und du hast wichtige Entscheidungen zu treffen. Doch du hast keine Ahnung wie. Du kamst hierher mit der Hoffnung, dass Gott durch dieses Live zu dir sprechen wird. Und er spricht. Gott hat dich nie verlassen. Er ist derselbe gestern, heute und immer. Er ist die Antwort auf all diese Dinge in deinem Leben, die du selbst nicht klären kannst. Er gibt dir keine Schuld für deine Fehler. Schau auf Gott. Er hat den Frieden, den du brauchst. Er hat die Versorgung, die du brauchst. Sei ihm einfach nah. Du wirst es nicht so erhalten, wie du es dir vorstellst, sondern viel besser. Du hast ein Kind, das dir sehr nahe ist und es ist sehr krank. Ich sehe, wie 7 Engel von Gott das Kind jetzt berühren. Gott möchte dir sagen, dass seine Pläne für dich immer besser waren als das, was du denkst. Er ist so groß. Die Menschen um dich herum werden Jesus besser kennenlernen durch dich. Es wird eine Veränderung in deinem Leben geben, obwohl in deiner Beziehung zu Gott, sowohl in deiner Beziehung zu Gott als auch zu anderen Menschen. Du wirst eine Freude in dir haben, die du nie erleben konntest. Dein Leben wird leicht sein und du wirst dein Leben genießen und viele Menschen werden das sehen. Reinhard, ich werde mehr prophetische Lives mit Gracie machen. Alle meine Schüler an der EPS lernen das. Aber Gracie ist einer der prophetischsten Menschen, die ich kenne. Eins der ersten Worte, das ich von Gracie hörte, war: Ich werde nie prophezeien können. Und ich sah Jesus lächeln. Ich liebe es zu lehren, was ich erkannt habe, denn ich weiß, Gott hat mich dazu gerufen zu lehren. Das ist wichtig. Aber ich denke, es sollte auch Lives geben, wo Menschen geheilt werden oder Prophetien bekommen. Ich werde noch ein paar Worte der Weisheit und einige Heilungen freisetzen. Jemand hat sich den Daumen verletzt, vielleicht ist er gebrochen. Jedenfalls hast du starke Schmerzen. Dein Daumen ist jetzt vollkommen geheilt. Ich sehe jemanden, der Schmerzen hinten in der Schulter hat. Das kommt von den Muskeln. Du wirst jetzt geheilt. Und es geht um Schultern. Wer jetzt Schmerzen hat, Jesus heilt Schultern. Während ich für diese spezielle Schulter bete, und auch wenn du dieses Live später anschaust, Gott möchte, dass du das tust. Bewege im Glauben die Stelle an deiner Schulter, die wehtut. Tu etwas, was du vorher nicht tun konntest. Dann wirst du geheilt sein. Jesus, ich danke dir für deine Liebe, denn du bist so gut. Wir haben diese Einstellung, du bist einfach gut. Danke für das Wort der Weisheit. Ich befehle diesem Schmerz in der Schulter zu gehen. Diese Information der Verspannung in den Muskeln muss jetzt verschwinden. Alle geistliche Schwäche muss gehen. Ich befehle diesem Knoten völlig zu verschwinden. Sei geheilt. Noch eine Prophetie von Gracie. Ich sehe eine andere Frau, sie hat erst kürzlich ein Kind verloren. Das Kind starb sehr plötzlich. Gott wollte das nicht. Heute erwartest du nichts mehr von Gott, weil euch das widerfahren ist. Ich höre Gott sagen, das war niemals mein Wille. Doch seine Pläne für euer Leben haben noch gar nicht begonnen. Was ihr bisher hattet, ist klein im Vergleich zu dem, was ihr haben werdet. Gott sagt, erlaubt mir, euren Schmerz im Herzen zu heilen. Ich sehe neue Söhne in euren Herzen. Ich sehe neue Heilung. Dein Mann kann sich nicht richtig bewegen und hat Depressionen. Er will gar nicht aus dem Bett aufstehen. Ihr werdet beide körperlich wiederhergestellt. Euer Schmerz wird weichen. Und ihr werdet wieder Lust auf das Leben haben. Ihr werdet Dinge erleben, die ihr niemals erwartet habt. Ich sehe, wie Träume wiederhergestellt werden. Und Gott wird die Dinge in eurem Leben sehr schnell verändern. Er sagt, erlaubt mir, euch wiederherzustellen. Ihr habt keine Ahnung, wie groß meine Liebe zu euch ist. Viele Menschen werden sehen, wie gut Gott ist. Ich habe euch nie verlassen, auch als ihr euer Kind verloren habt, war ich bei euch. Schlusswort von Reinhard. Jesus ist wunderbar. Gott erlaubt uns täglich so viele Menschen zu berühren. Das ist wunderbar. Bewahrt eure Herzen. Achtet darauf.